Ich sehe jetzt alles ganz klar. Es spielt keine Rolle, ob du in einem kleinen Apartment oder in einer großen Villa auf einem Hügel lebst. Es spielt auch keine Rolle, ob wir in einer Psychiatrie oder an einem sonnigen Strand auf St. Croix leben. Es ist alles in deinem Kopf. Jeder Moment deines Lebens ist das, was du daraus machst. Schmerz, Liebe, Angst, Glück. Ich sehe jetzt alles ganz klar. ganz klar.